Jetzt ist es official. Der Winter steht nicht nur vor der Tür, er ist definitiv eingetreten, hat sich gemütlich gemacht und ummantelt gerade die Alpennation mit einem fröstlich-magischen Griff. Während Temperaturen von außen immer lärmsfeindlicher werden, bringt Ampere auch in dieser Woche wieder ordentlich Feuer an den Tisch. Euch erwarten wunderbar zärtliche Schallwellen für winterliche Tagträume und leichtfüßige Tanznächte. Immer mit einer guten Portion Zukunft. Die Show geht die kommende Stunde ein bisschen gemächlicher an, denn während die letzten Episoden direkte Ansagen an Tanzbeine und Tanzhöhle rausgehauen haben, bewegt sich die Folge mit warmen Klängen definitiv im Chillout-Bereich. Lo-Fi House trifft auf klassische Downtempo-Sachen mit Exkursionen Richtung Jungle, elektronisch angehauchten Indie, New Jazz und allem, was irgendwie zwischendrin liegt. Immer kompromisslos, immer Ampere Certified. Egal, ob der Podcast als morgendliche Meditation während dem Pendeln oder als Samstagsvormittags-Soundtrack los ist, die folgenden 15 Tunes sind Garant für Vibes extraordinär, kurz vor der Adventszeit. Ich bin der Benni und wünsche viel Spass mit der 16. Folge von Ampere, du auf SRF Virus. Ampere, SRF Virus. Von diesem Podcast gestartet, und zwar ist das der US-Amerikaner Hush Hush mit dem Track Why Can't You gesehen, einer ausgezeichnet zugänglichen Lo-Fi-House-Nummer, die neben den eingängigen Chords ein absolut traumhaftes Vocal-Sample verwendet, wo auch noch so hart gesottene Nasenbluten Techno-Jünger im Handumdrehen mag bekehren. Wir machen schnurstracks weiter mit Qualitätsmusik vom nordamerikanischen Halbkontinent, und zwar mit dem Track No Sweat vom Kanadier Project Pablo. Notstoss bei SRF Films. Notlos switchen wir zum nächsten Tune, und zwar kommt der von den Engländern Dark Sky und heisst Bad mit 2D. Das Ding ist auf Monkey Town Records, dem Label von der deutschen Elektrogrösse Mode Selector, rausgekommen und befindet sich ganz nah an meinem Herzen. Die englische Combo fasziniert mich seit Jahren mit ihrem analogen Take an basslastigen House, wo sich manchmal düster, aber manchmal auch herzlich filigran in meinen Gehörgang reinboxt. We'll be right back. und kompromisslos. Nachdem wir mit dem Track «Too Soon» von Hidden Spheres einen Gang zugeschaltet haben, droppt als nächstes einen von meinen absoluten Lieblingssongs «Evo». Und zwar ist das ein Track namens «Today» von Zero Seven aus dem 2006 zusammen mit dem José González. Jetzt seit dem 2001 überzeugt die britische Band mit hochgejubelten Alben, Filmsoundtracks und Remixes von unter anderem Radiohead, Kritiker und Fans von Laidback-Elektronika gleichermaßen. Kollaborationen mit damals noch unbekannten Künstlerinnen wie zum Beispiel der Sia, Zeugen von unbestrittener Zeitlosigkeit. Die Dudes werden darüber hinaus gerne mal in einem Atemzug mit Massive Attack und anderen Trip-Hop- und Downtempo-Grössen erwähnt. Auch 18 Jahre nach ihrem Debütalbum und einer Grammy-Nominierung kriegt mir das Ambient-Duo noch immer dank träumerisch-nostalgischen Vibes für den Alltag in Slow Motion. Verfolgt, weiss, dass ich immer ein offenes Ohr für Jungle und Drum and Bass habe. Und wenn so Tunes wie der meine Playlist auch nach Monaten nicht verlassen, kann ich gar nicht anders, als die auch bei Amper zu showcasen. Breaks bedeuten nicht immer absoluten Kontrollverlust, sondern können auch mal ganz intim und sphärisch, wie es der Track namens Heartbreak in Paradise hier gerade unter Beweis stellt. Während im Hintergrund wohl Most Used Sample von der Musikgeschichte, namentlich der Amen Break, dahin plätschert, interveniert der Engländer Fury auf dem 10 Minuten starken Epos mit kosmischen Synthes und einer wohlig warmen Bassline. Keine Angst, wir lassen das Ding jetzt in 10 Minuten durchrollen, aber für alle, die noch mehr von dem Zeug wollen, haben wir alle Tunes natürlich in unsere wöchentlich aktualisierte Playlist auf Spotify gepackt, sodass ihr die Vibes auch abseits von eurem Lieblingspodcast auf Abruf habt. Königreich geht nicht nur einiges rund um Breaks, Raves und Gunfingers, sondern auch wenn es um Jazz geht, befindet sich die Insel momentan auf der Pole Position. Beflügelt durch den Hype von Lo-Fi-Hip-Hop erleben hybride Formen von Jazz gerade eine wahre Renaissance. Acts wie Alpha Mist, Ezra Collective, Tom Misch und auch der Loyal Kano, der im Übrigen bald Limmatstadt auf seiner Tour besucht, vermischen die Grenzen zwischen Hip-Hop, Elektronika und Soul in einer modernen Denkweise und lassen die Grenzen zwischen verstaubter Hochkultur und Zugänglichkeit immer stärker verschwimmen. Der folgende Track stellt das gut unter Beweis, und zwar ist das der Emma Jean Tag Ray Remix vom Track Sunshine im Original vom Hector Plimo. Strange light on my face, is that you? Have you come to give me food? Have you come to ask me to ride? Bodies and rooms. You touch and hold growth clustered in groups. We scream out mother by thrown telephones. Give the word, and we will torch the earth. Oh, your love. wanna make memories. You wanna eat mangoes under a tree and build a couple zoots, get hella deep. Feel my energy. Where are you at mentally? My intuition is telling me go with the feelings, that's true unintentionally. Be a friend to me. I listen when you tell me stories about what you've done been through in life. Look what you did in your life when you reminisce. Look what you did in your time. I'm just reserved, never shy. Love when you speak from the heart. Love when you smile with your eyes. There's nothing here to disguise. We know the meaning of trust, cause we never built this on lies. Here there's nobody but us, and it's only you on my mind. They might mistake this for loss, but they'll never get how we vibe. You align in my stars, speaking to you through my art. The stage is really a bypass. You came to me at a point I didn't expect in my 23 years being here. Trying to see more than the ICs, oceans, here are my seas. God knows I'm a Pisces, to the T, never knew why. But it makes sense when I think about you and I. I've been on the search trying to find way more than I was ever taught in life. Make more out of the cards I've been dealt with. We pour up and cheers to more life. Me being up and results some more eyes. More press, no soul less, but no stress. Oh yes, it's your turn to go next. Help me understand this in context. Help me understand you in more depth. Deeper than what you show on the surface. Getting to the core is always worth it. Getting to the truth is always worth it. Need a break from this, I've been working. Only you can fill this space. Oh my God. Prophecy upon these bones. We get some light trampolines. One more body got on the road. Landscape full of greenery. Ain't so pretty as it seems. Summer flowers, autumn leaves. Ain't so pretty as it seems. Ain't so pretty as it seems. Forbidden fruits and golden trees. Ain't so pretty as it seems. Landscape full of greenery. Ain't so pretty as it seems. Summer flowers, autumn leaves. Ain't so pretty as it seems. Ain't so pretty as it seems. Forbidden fruits and golden trees. Ain't so pretty as it seems. Landscape full of greenery. Ain't so pretty as it seems. Summer flowers, autumn leaves. Ain't so pretty as it seems. Ain't so pretty as it seems. Oh my God. Brought the sea upon his bones. We get sunlight. Nach Firebars von einer von der wohl meist gehypten Rapperinnen to date zögeln wir das Setting in düster melancholischen Norden. Vorher der Remix vom Track Bombo Fabrica vom amerikanischen Exot Gabriel Garzón Montano zusammen mit der Little Sims auf einem von meinen absoluten Lieblings-Hip-Hop-Labels, nämlich Stones Throw. Als nächstes der Norweger Prinz Thomas mit XSB. Ampere. Das Herz beim Underground. Das Ohr in der Zukunft. Wie gewohnt spielt Ampere nicht nur Dancefloor-Bangers und Lo-Fi-Geschmäuss, sondern auch alles, was sich in einem entfernteren Einzugsgebiet von der elektronischen Musik befindet. Darum ist es jetzt Zeit für ein weiteres Juwel, das ich vor kurzem entdeckt habe, und zwar ist das die Halbtürke Nilüfer Janja mit dem Track «Hey». Der elektronisch angehauchte Indie-Song bietet Platz für verträumte Blicke aus dem Fenster und eng umschlungene Slow-Dances gleichermaßen. Ampere Certified. Hey. Between us, oh, in my head, oh, at the door, oh, in my bed.

angepflückt. Super smooth Farm und der Gang in den letzten 10 Minuten von diesem Podcast wieder ein bisschen offen. Und zwar mit hochnäsigem Haus für kettenrauchende Afro-Auer-Küche-Hänger. Das ist Loveless mit dem Track Secret Moments. Subtile Fistpumps der Weg ins Wochenende freiboxen, verabschiede ich mich von der 16. Folge von Ampere. Wie jedes Mal findet ihr alle Tracks schön zusammengefasst in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Einfach nach Ampere und SRF Virus suchen oder direkt beim Account von deinem Lieblingssender vorbeischauen. Wir switchen ein letztes Mal. Als nächstes kommt eine absolute Legende von der elektronischen Musik, nämlich der Dominic Martin, besser bekannt als Calibre, mit dem Track Don't Watch This. Sehr öffentlichkeitsscheu und schafft es auch ohne Präsenz auf Social Media rund um den Globus vor einer passionierten Fanbase zu spielen. Danke, dass ihr wieder mal bei Ampere eingeschaltet habt. Wir hören und vor allem sehen uns nächste Woche wieder, denn wir sind mit einem kleinen Videospecial zurück, wo ihr auf allen gängigen Social Media Plattformen, wo Virus bedient, findet. Ich bin der Benni und das ist Ampere auf SRF Virus. Thank you.